Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ja, ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht eine Themennacht. Das Thema heißt, ich schäme mich für meine Frau bzw. für meine Freundin. Wer von euch, da sind die Jungs, die Männer angesprochen, wer von euch schämt sich für die Freundin, für die Frau? Wem ist die Freundin, die Frau peinlich? Wer sagt, naja, vielleicht sogar so ganz krass, sie ist eine Schlampe, ich lieb sie, aber irgendwie ist sie eine Schlampe und ich schäme mich schon für sie und sie ist mir peinlich? Oder geht es vielleicht sogar so weit, dass ihr sagt, ich verachte meine Freundin. Ich bin zwar mit ihr zusammen, ich bin auch mit meiner Frau zusammen, aber irgendwie aus dem und dem Grund verachte ich sie. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, wenn wir darüber reden wollen, ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder faxt mir unter 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht ist Markus. Markus ist 26 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Markus. Du schämst dich für deine Freundin oder Frau? Ja, für meine Freundin. Warum? Was ist los? Ja, und zwar, wir sind ja fast 7 Jahre zusammen jetzt, haben einen gemeinsamen Sohn, der ist jetzt 2,5 Jahre alt. Wie alt? 3,5? 2,5, genau. Mhm. Und zwar, weiß nicht, seitdem sie, also nach der Schwangerschaft nimmt sie andauernd zu, ne? Und das ist mir mittlerweile ziemlich peinlich, ne? Wir gehen jetzt seit 6 Monaten, würde ich mal sagen, gar nicht mehr miteinander aus. Also seit 3-4 Monaten auch kein Sex mehr, gar nichts mehr. Also ich weiß auch gar nicht mehr, ob da auch großartig Liebe im Spiel ist. Also da weiß nicht. Ob noch Liebe im Spiel ist? Ja. Wie viel hat sie denn vorher gewogen, um mal so einen Vergleich zu haben? Also vor der Schwangerschaft sage ich mal 63 Kilo. Ja, und jetzt? Jetzt hat sie, ja weiß nicht, also ich schätze mal so 100, 105 Kilo. Und zwar will die sich jetzt selber jetzt nicht auf die Waage stellen, wenn ich dabei bin. Also ein enormer Zugewinn an Funden. Ja. Und du machst das wirklich daran fest, seit der Geburt des Kindes lässt sie sich quasi so gehen, würdest du sagen? Ja, doch, auf jeden Fall. Mhm. Hast du ihr das so gesagt schon mal? Weiß sie das, wie unzufrieden du bist? Doch, das habe ich ihr gesagt und sie meinte nur, wenn es mir nicht passt, kann ich gehen, ne? Knallhart? Ja. Mhm. Wie hast du darauf wiederum dann reagiert? Ich meine, das ist ja schon eine harte Aussage. Ja, war auch eine harte Aussage von ihr gewesen. Mhm. Nur ich meine, ich möchte die jetzt auch nicht verlassen, weil ich meine, gut, ich möchte jetzt nicht, dass der Kleine jetzt ohne seinen Vater aufwächst. Ne? Mhm. Und das ist natürlich auch ziemlich hart für mich. Ja, natürlich. Du sagst, dass ihr auch seit ein paar Monaten gar nicht mehr miteinander ins Bett geht. Ja. Geht dieses von dir aus, dass du sagst, ich habe keinen Bock mehr drauf, es tönt mich völlig ab, mit dieser dicken Frau ins Bett zu gehen? Ja. Ja. Ich meine, will sie denn, versucht sie denn noch, macht sie denn noch Versuche, dich ins Bett irgendwie zu ziehen oder zur Sexualität irgendwie zu... Ja, natürlich. Das schon, natürlich. Ja. Aber ich weiß nicht, ich habe irgendwie keinen Bock drauf. Ne? Mhm. Also ich bin Auslieferungsfahrer, ich arbeite meistens nachts. Mhm. Und ich sag mal jetzt, wenn ich morgens nach Hause komme, gut, der Kleine geht auch am Wochenende zu der Oma, wenn ich dann frei habe, ne? Mhm. Da versucht sie natürlich schon dann sowas zu starten, aber ich weiß nicht, ich habe da irgendwie keinen Bock drauf. Ne? Dann muss aber doch eigentlich permanent bei euch der Haussegen schief hängen und der Alltag eigentlich voller Spannung sein, oder? Ja, ist das ja auch, ne? Ja. Wir streiten uns ja auch andauernd und wenn ich mir da irgendwelche Frauen angucke, wenn wir in der Stadt sind, da gibt's andauernd Theater, ne? Geht es so weit, dass deine Gedanken schon in die Richtung sich entwickelt haben, dass du eventuell darüber nachdenkst, auch fremd zu gehen? Könntest du dir das vorstellen? Ja, habe ich schon mit den Gedanken gespielt, ja. Du hast gerade so gesagt, so im Nebensatz, ich weiß gar nicht mehr, ob da noch Liebe im Spiel ist. Meinst du das wirklich so, dass du sagst, ich weiß nicht mehr, ob ich diese Frau liebe? Genau, das ist es so. Weil wenn man ich bin mir wirklich nicht mehr sicher, ne? Und ich mache das jetzt alleine auch wegen den Kleinen, weil der tut mir auch schon irgendwie ein bisschen leid, wenn ich mich da jetzt, oder wenn ich jetzt ausziehen würde und ich weiß nicht. Markus, hat sie sich denn, ich meine, du sagst, sie hat sich nach der Schwangerschaft insofern verändert, dass sie immer dicker geworden ist und sich nicht mehr so um sich gekümmert hat. Genau. Ne, so habe ich dich verstanden. Ja, ich weiß hat sie sich denn sonst in ihrem Verhalten, in ihren Charaktereigenschaften, hat sie sich da auch verändert? Also ich würde mal sagen, nach der Schwangerschaft ist sie irgendwie viel frecher geworden, aggressiver auch geworden, ne? Und lässt sich auch total gehen irgendwie. Ich verstehe das auch nicht. Du würdest sagen, die Frau hat sich eigentlich ganz verwandelt, seitdem das Kind da ist. Deswegen, ich dachte erstmal, es ist vielleicht auch meine Schuld, weil ich ihr gesagt habe, auch nach der Schwangerschaft kommen, lass uns Sport machen und hier Salate essen und alles nach. Weil ich meine, ich bin ja das Gegenteil von ihr, ne? Also ich bin ja auch lieb, total lieb und sag mal, ich bin 1,78 Meter groß, habe ungefähr jetzt 91 Kilo drauf. Hey, jetzt zweimal im Fitnessstudio. Dann sitzt du ja quasi im Glashaus. Dann bist du ja auch nicht der Rangste und Schlankste. Und macht ihr denn Vorwürfe, dass sie zu dick ist? Nee, das ist es nicht. Also mir sieht man das nicht an, weil ich gehe, wie gesagt, 2 bis 3 Mal in der Woche im Fitnessstudio. Also du meinst, bei dir sind mehr Muskeln als dein Fett? Ja, ja. Ach so. Ja. Also mir sieht man das überhaupt nicht an. Hat sie sich denn auch schon mal beklagt, dass du zu stämmig gebaut bist? Oder? Nee, also das gefällt ihr auch, sagt sie vor allem. Ich bin ja auch eine Schulter voll breit geworden, seitdem ich im Fitnessstudio gehe. Also da sagt sie, macht sie richtig, würde ich mal so sagen, geil. Ne? So. Und die das war auch schon immer so? Also auch vor der Geburt warst du auch wie gesagt, also ich bin, kann man sagen, so durchtrainiert und alles. Ne? Also da war sie, oder ist immer noch, total mit zufrieden. Nur... Du bist mit ihr nicht zufrieden. Ja, das ist das Problem. Ich finde, eine heikle Aussage ist, dass du sagst, ich weiß schon gar nicht mehr, ob ich die Frau liebe. Wenn man das so sagt, kann man fast schon immer davon ausgehen, so als Außenstehender, der liebt sie nicht mehr. Und wenn du jetzt sagst mit dem Kind, na gut, auf Dauer ist das natürlich auch keine Lösung, in einer kaputten Partnerschaft zu leben. Das ist, glaube ich, für das Kind auch nicht gut. Ja. Wärst du denn bereit... Und wäre deine Frau bereit, vielleicht doch noch irgendwie zu versuchen, ob was zu retten ist? Ja, die sagt ja, die versucht ja immer wieder, ne? Nur wenn sie meint, sie kann das damit gut machen, wenn ich dann mit ihr in eine Kiste springe oder so, ne? Das ist ja nicht der Punkt. Nein, dabei. Das ist nicht der Punkt. Ich wollte auf was anderes hinaus. Wärt ihr dann bereit, beispielsweise zu einer Eheberatung mal zu gehen? Ja, das habe ich auch schon vorgeschlagen. Aber die sagt zu mir, die ist ja nicht doof, um dahin zu gehen, ne? Sie möchte also nicht dahin gehen. Sie möchte nicht, auf gar keinen Fall. Ja. Also dann wird es über kurz oder lang wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ihr euch trennt. Ne? Habe ich den Eindruck. Du bist so unzufrieden und wenn sie gar nichts machen will und nicht mal zu einer Eheberatung gehen will, geh doch mal alleine zu einer Eheberatung. Dann hast du noch einen anderen, einen neutralen Menschen, mit dem du drüber reden kannst. Vielleicht entstehen dann auch neue Entscheidungen bei dir. Ja gut, ich hab ja noch nicht drüber nachgedacht, jetzt alleine hinzugehen noch. Weil ich dachte, wenn, dann sollte man doch schon zusammengehen. Finde ich auch, aber wenn der Partner unbedingt nicht will und man irgendwie Hilfe sucht, kann man das auch schon mal durchaus alleine machen. Also, klare Aussage, meine Frau ist zu dick, seitdem sie ein Kind bekommen hat und sie will sich überhaupt nicht ändern und die Beziehung ist seitdem ziemlich belastet. Ne? So war deine Aussage. Ja. Ich hoffe, dass du für dich eine richtige Entscheidung findest, Markus, und wünsche dir alles Gute. Ja, könnte ich dann vielleicht auch nochmal kurz mit eurem Psychologen... Absolut gerne, wenn du das möchtest. Dann leg bitte auf und die Heide, so heißt die Psychologin heute Nacht, ruft dich an. Ja. Alles Gute. Noch. Okay, danke. Auf Wiedersehen. Mehr, ne? Tschüss. Jo, tschüss. Unser Thema heißt heute Nacht, ich schäme mich für meine Frau, beziehungsweise für meine Freundin. Frage an die Jungs, an die Männer. Schämt ihr euch für eure Frau? Aus welchen Gründen auch immer? Weil sie vielleicht geizig ist, weil sie sich nicht wäscht, weil sie vielleicht zu arrogant ist, weil sie lügt, weil sie vielleicht zu schrill ist oder was auch immer. Also wenn ihr mir davon erzählen wollt, ruft mich an, Telefonnummer 0800 5678 111. Es kann ja sein, dass ihr sagt, ich schäme mich wirklich für diese Frau, aber ich komme nicht von der los. Eigentlich ist sie mir abgrundtief peinlich, aber ich kann nicht Nein sagen. Gibt's ja immer wieder und leider viel zu oft und allzu oft. Telefonnummer nochmal 0800 5678 111. Mackie, 36 Jahre alt, guten Morgen. Hey man, wie geht's? Hey man, ja, zurück. Gut, danke. Und selbst? Ja, es geht. Du hast aber deinen Fernseher oder dein Radio nicht ganz leise gedreht. Jetzt. Gut. Deine Freundin, deine Frau? Ja, meine Ex-Frau. Also gut, ich war 12 Jahre mit ihr verheiratet, Kind von 11 Jahren. Und vor knapp 3 Jahren sind wir mal so, wir haben gut getrunken gehabt. Und dann hat sie mir erzählt, soll ich dir mal was ganz Verrücktes erzählen? Da habe ich gesagt, ja, raus mit der Sprache. Hey, ich hab schon mal einen Dreier gemacht. Da wart ihr aber noch in der Beziehung, als sie das erzählt hat. Ja. Und dann habe ich gesagt, gut, erzähl. Und dann hat sie mir das erzählt mit ihrer besten Freundin. Die war mit ihrem Cousin zusammen, Und dann durch 16 Nacht, sie lagen alle drei im Bett. Ihre Freundin und der Cousin fingen an. Und sie hat mitgemischt. Dann ist ihre Freundin raus und sie hat es dann mit ihrem Cousin getrieben, ne? Das hat sie dir erzählt, als ihr noch in der Beziehung wart. Ja, hat klar. Denn dieses auch stattgefunden, als ihr noch in der Beziehung wart? Nee, glaube ich nicht. Das nicht? Glaube ich nicht? Da fragt man doch. War das gestern oder war es vor 10 Jahren? Das war eben zuvor. Aber zuvor, also vor eurer Zeit? Ja, aber sie hat mir dann eben vor knapp 3 Jahren, hat sie mir das erzählt. Ja. Und ich bin auch total aus die Wolken gefallen, ja. Weil dich das total geschockt hat. Ja, total. Und ich meine, das war ja nicht alles ihr Taufpate. Ja. Der hat sie auch ein guter Trinker. Ja. Hat sie immer so mit Vorschein ins Zimmer gelockt. So, zum Beispiel, er hat ein neues Blutdruckgerät, das soll sie mal erklären. Mhm. Sie stellt sich dann hin und dann hat sie dann die Hände an den Brüsten, ne? Das hat sie mir alles prüfbar erzählt und ich konnte da nie was machen. Ja, Moment, das ist ja ein ganz anderer Fall. Der Taufpate, das ist ja ein älterer Mensch, ein älterer Mann wahrscheinlich. Ja, so jetzt ist er um die 60 ungefähr. So, und wie alt war sie da? Wie bitte? Wie alt war sie, als das passierte? Ja, das 28 vielleicht. Ja, da hat sie sich hoffentlich gewehrt und es ist nicht weiter etwas draus geworden. Ja, sie hat sich nicht weiter gewehrt. Sie hat ihn ein bisschen zur Seite gestoßen, hat sich dann bei mir beschwert und ausgeheult und ich habe gesagt, okay, ich kümmere mich darum, ja, bloß nicht, mein Vater, wenn was davon erfährt. Naja gut, das ist ein misslicher Fall, wofür du dich natürlich nicht schämen musst, quasi für die Frau. Der erste Fall, den du geschrieben hast, der ist dir ja richtig an die Nieren gegangen und da würdest du sagen, deshalb schäme ich mich für meine Frau beziehungsweise für meine Ex-Frau. Ja, total, klar. Aber das musst du mir mal erklären. Warum? Wenn sie vor eurer Zeit ein sexuelles Abenteuer hatte, ein eher unkonventionelleres, aber so doll unkonventionell ist es ja nur auch nicht. Nee. Was ist denn dabei? Warum schämst du dich da für die Frau? Wenn sie es mit ihrem Cousin treibt? Ich meine, das war der Cousin von ihrer Freundin. Nee. Das war ihr eigener Cousin. Ihr eigener Cousin und der war mit ihrer Freundin zusammen. Naja, nun gut. Also, so dramatisch finde ich das auch nicht. Wenn sie mit ihrem Cousin schläft? Ja. Also ich habe gedacht, ich falle aus der Wolke. Also, was meinst du, wie viele Verbindungen in der Vergangenheit, in der Geschichte, im Adel stattgefunden haben zwischen Cousine und Cousin? Es ist ja sogar gesetzlich nicht mal verboten. Nee, also für mich, ich meine, ich habe den Cousin kenne ich sehr gut und es ist bei denen ein ziemlich inniges, freundschaftliches Verhältnis. Ja. Weißt du, das ist so ein richtiger Clan, das ist so ein Bauernsippe, sagt man da. Ne? Und der war halt ständig auch am Hof und also ich habe das nicht gepackt, ne? Also du warst da völlig, völlig entsetzt. Ja, ich habe mich wirklich geschämt. Ich hätte am liebsten ins Gesicht gespuckt. Aber Anna, hör mal auf. Ja, sicher. Ach. Ich habe da eine Therapie gemacht und dann bin ich ausgezogen. Wie bitte? Du hast deshalb eine Therapie gemacht? Ja, ich habe auch getrunken. Und da kamen noch andere Sachen hinzu. Ja, und ich habe dann auch meinen Kopf klar gemacht und dann bin ich weg. Also ich will noch mal sagen, diese Geschichte finde ich nicht so umwerfend, dass ich mich da empören würde über eine Frau. Also ich habe mich doch geschämt, ja. Aber dann bist du aber sehr moralisch. In dieser Hinsicht, ja. Ja, ich meine, wenn es einmal passiert ist mit dem Cousin, mein Gott, so what? Nee. Und dann ist es sogar, ich meine, ich kann es ja noch, könnte deine Empörung verstehen, wenn das in eurer Ehe stattgefunden hätte. Dann aber generell, weil es halt ein Ausreißer war, aber vor der Ehe? Ja, ich weiß nicht, aber das hätte sich auch sparen können, mir das nach so langer Zeit zu erzählen, ja. Und so ganz privat, hey, soll ich dir mal was Hartes erzählen, was Cooles erzählen? Mhm. Ich habe es meinen Cousin getrieben, toll. Ihr wart 12 Jahre verheiratet? Ja. 12 Jahre zusammen? 14 Jahre zusammen, 12 Jahre verheiratet. 12 Jahre verheiratet. Eine 11-jährige Tochter, Haus gebaut und dann, ich bin dann weg. Ich habe das nicht gepackt. Ja. Ich habe mich auch nicht denn, mehr anschauen können. Wie kam das denn, dass sie nach so langer Zeit dir das erst erzählt hat? Das weiß ich nicht. Wollte sie dich damit bewusst ärgern oder kam das so einfach irgendwie mal als Thema aufs Tablett? Keine Ahnung, wir sind so gekommen, wir haben uns so unterhalten über schrille, harte Sachen, weil ich ein ziemlich wilder, ausgeflippter Typ bin. Ja? Mhm. Oder war, beziehungsweise. Also, du bist ein wilder, ausgeflippter Typ, ja. Billigst aber deiner Ex-Frau nicht zu, dass sie in jungen Jahren mal so eine experimentelle Sache, wenn auch mit ihrem Vetter, gemacht hat? Nee. Nee, das war mir wirklich eine Spur zu hoch. Mhm. Und ich habe mich richtig geschämt, mit dieser Frau noch Hand und Hand rumzulaufen. Ist das wirklich wahr? Aber, ich frage nochmal, waren denn nicht dann auch irgendwie andere Spannungen schon bei euch in der Luft? Oder war das wirklich der Hauptauslöser, dass ihr irgendwie in große Schwierigkeiten gekommen seid? Ich möchte sagen, doch das ist der Groschen wirklich gefallen. Ist das wahr? Ja. Mhm. Ja. Also es war Groschen gefallen heißt, da waren schon Schwierigkeiten, das war der E-Punkt. Ja, doch. Und dann ging es erst richtig los. Ja. Wie lange wart ihr dann noch zusammen, nachdem sie das gebeichtet hatte? Dreiviertel Jahr vielleicht. Ich war noch ein Vierteljahr so ungefähr mit ihr zusammen, dann ist meine Therapie losgegangen, dann habe ich 5 Monate Therapie gemacht und dann bin ich nach Hause gekommen, habe mir eine Wohnung gesucht und dann ab. Wie lange warst du denn vorher Alkoholiker? Oh, ey. 20 Jahre. 20 Jahre? Ja. Alkohol und Drogen haben eigentlich mein Leben, meine Entwicklung bestimmt, ja. Also dann will ich immer sagen, dann kann ich mir auch vorstellen, was deine Frau mitgemacht hat. Wenn sie war ja die ganze Zeit dann mit einem Alkoholiker zusammen oder mit einem Drogenabhängigen. Ja. Und hat die wahrscheinlich sehr viel runtergeschluckt und sehr viel zurückgesteckt. Und du machst gleich den großen Terz, weil sie einmal in der Jugend mit ihrem Vetter. Ja, wie gesagt, das ist bei mir, das gehört eben zur Familie und da mag ich sein, da übertreibe ich ein bisschen, aber ich habe das nicht gepackt. Ja. Ich hätte niemals mal mit dieser Frau Hand in Hand guten Gewissens rumlaufen können. Ich habe mich echt geschämt. Hast du danach mit der Frau nochmal geschlafen? Nein. So sehr hat dir das zugesetzt? Ja. Ist ja unglaublich. Ja, ich habe das nicht gepackt. Das war mir absolut eine Spur zu hoch. Kommst du aus Bayern? Aus Franken. Aus Franken. Ja. Ich frage wegen des Dialektes ja. ein wenig. Oder vielleicht auch wegen der Moral. Ich weiß nicht, ist man da noch ein bisschen härter? Auf dem Land? Lebst du auf dem Land? Nee, das ist Herzogenaurach. Ja, kenne ich nicht. Bei Erlangen, Nürnberg. Ja. Wie ist dein Verhältnis jetzt zu deiner Ex-Frau? Kein Kontakt mehr. Überhaupt Kein Kontakt nicht. Mehr. Ich bin froh, dass es sie gibt, weil sie ist die Mutter von meiner Tochter. Ja. Und wir haben ein super Verhältnis, obwohl dass sie jetzt mich auch ein bisschen versucht, bei der Tochter auszuspielen, hat aber leider keine Chance. Also du hast ein super Verhältnis zu der Tochter? Ja, super. Ja, aber super. Kein Verhältnis zu der Ex-Frau? Na, will ich auch nicht mehr. Und das habt ihr aber so geregelt, dass du die Tochter auch siehst und das ist alles okay? Ja, sicher. Ja. Okay, also krasse Meinung und krasse Reaktion, aber es ist nun mal so. Wenn du es so empfunden hast und so siehst, ist es dein Ding. Und ja, ja. Danke, Becky, für deinen Anruf. Alles okay, Gute. Ja. Auf Wiederhören. Ich schäme mich für meine Freundin, für meine Frau. Ich bin gespannt, was Henning zu erzählen hat. Henning ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Henning. Hallo, ich habe eine Frau seit 3 Jahren. Ja. Und die läuft jetzt so schlampig rum und ich schäme mich echt für die, wenn die mit mir einkaufen gehen. Aber letztens bei meinen Eltern essen und da kamen die mit pinken Klamotten und blauen Stöckschuhen. Nein. Und ich sag, weiß nicht, es ist einfach super peinlich und das Problem ist, ich bin jetzt im 2. Monat schwanger. Ja. Und ich habe schon gedacht, mich vielleicht von dir trennen, weil sie will es auch nicht ändern, nur das kann ich nicht machen. Ihr seid seit 3 Jahren zusammen. Ja. Ihr seid aber nicht verheiratet. Doch, seit 3 Jahren verheiratet. Ach so, verheiratet. 5 Jahren zusammen. 5 Jahren zusammen, 3 Jahre verheiratet. Ja. Und ganz am Anfang war sie relativ normal angezogen. Ja, ich sag, es war normal. Und dann nach der Zeit hat sich das irgendwie, wurde es immer schlimmer. Und dann zum Teil läuft sie richtig nuttig rum. So, und pass auf, du musst das mal erklären, schlampig. Schlampig ja. Kann man ja auch verstehen, dass jemand olle Klamotten anhat, kaputte Klamotten oder sich nicht wäscht. Das meinst du eigentlich? Das tut sie sich schon. Ja? Das ist nicht, sie hat erst, sag ich mal, normal Klamotten getragen, da wurde es ein bisschen kaputt Klamotten und jetzt zum Teil richtig nuttig. Ja, was heißt das genau? Was sind das nuttig, für Sachen? Ja, also nur pinke Schuhe anhaben oder? Ja, blaue Schuhe zum pinken Rock und pinken Oberteil. Ja. Ich weiß nicht, so läuft man vielleicht Karneval rum, aber nicht in der Stadt oder beim Essen von den Schwiegereltern. Aber die Sachen sind, ich gehe da nochmal drauf zurück, die Sachen sind ordentlich und die sind sauber schon. Und so. Also du regst dich nur an, letztendlich, das ist eine Geschmackssache. Du findest, das passt nicht. Man zieht nicht, ja, nicht pink und blau zusammen. Ja, auch die Mehrheit der Freunde, die sagen schon, trenn dich von ihr, das gibt's doch nicht, ist doch peinlich, mit ihr rumzulaufen. Und, einige sind das zwar toll, aber es sind halt nicht viele. Also es geht wirklich nur um wie sie sich anzieht und wie sie sich so gestaltet. Du sagst, ja, du, genau. Das gefällt mir überhaupt nicht, sieht nuttig aus, weil es sieht völlig bescheuert. Die lachen zum Teil, zeigen den Finger auf ihr und es ist einfach nur peinlich. Da schäme ich mich dann, dass ich der Mann von ihr bin. Hör mal, was empfindest du denn für die Frau? So. Ja, ich liebe sie ja auch. Ja, aber redet man dann so über eine Frau, die man liebt? Sagt man dann nicht, okay, das ist ein bisschen verrücktes Huhn, aber lasse laufen so. Ja, so kenne ich sie ja nicht. Es war ja anfangs nicht so. Mhm. Und jetzt kann ich mich auch nicht trennen, weil sie im 2. Monat schwanger ist. Das kann ich ja nicht machen. Weil ich denke auch noch an das Kind. Hat sie denn früher, sah sie ja ganz normal, ganz bieder angezogen aus? Ja, ab und zu mal schrill, wenn man in eine Disco geht, aber sonst auch normal. Es läuft sie den ganzen Tag schrill rum. So, jetzt, wenn ich mich als Freund, als Mann so ärgere darüber, dann sage ich das ja meiner Freundin, meiner Frau. Hab ich ja. Was sagt sie denn darauf? Nimm mich, wie ich bin. Oder hau ab. Das finde ich ziemlich hart. Ja, aber ich bin jetzt ein bisschen hin und her gerissen. Also eigentlich stehe ich eher so ein bisschen auf der Seite von deiner Freundin oder deiner Frau. Wenn das ihr Geschmack ist und sie sich darin wohlfühlt, du liebe Zeit, lass sie das so rumlaufen. Ja, plötzlich, wenn das vielleicht in der Pubertät wäre, aber jetzt so plötzlich, jetzt so in den, seitdem wir verheiratet sind, so nach dem Motto, jetzt bin ich verheiratet, jetzt muss ich mich nicht mal schön machen und dann kann ich mich gehen lassen, ne? Das heißt also, seit 3 Jahren geht das schon so? Ja, Sache wird immer schlimmer. Mhm. So langsam, nicht von einem Tag auf den anderen, wird halt immer schlimmer mittlerweile. Sie hat gemerkt, dass du da völlig dicht machst und du das völlig bescheuert findest. Ja. Ja. Sie sagt, nimm mich, wie ich bin. Ja. Und, wie du jetzt redest, du hast ja so dicht gemacht, Und ja. bist so kategorisch in deiner Haltung, mhm. Könnte ich mir vorstellen, dass ihr auch keine schöne Minute mehr habt zu Hause. Oder? Wenig. Das geht zwar gut im Moment, aber... Ist es das wert, Henning? Nur wegen der Äußerlichkeiten? Nur weil die Leute die Nase rumpfen und die Mama das vielleicht nicht schön findet? Naja, habe ich am Überlegen. Weil ich komme nicht klar, nur wenn ich es nicht toll finde, soll ich dann noch mit ihr verheiratet bleiben? Dann ist das ja für mich wie eine Qual. Also die Grundfrage ist ja nur wirklich, ist es nur das, dass du dich darüber aufregst, wie sie sich anzieht? Oder ja, ist da noch viel anderes irgendwie im Spiel, was dir nicht gefällt? Und dass ihr euch vielleicht auseinandergelebt habt? Oder andere Angriffe? Ja, dass sie jetzt vielleicht öfter Party machten, so ohne mich, mit Freunden, und ich weiß nicht, ob ich ihr noch gut vertrauen kann und so. Mhm. Also die Beziehung ist schon so ein bisschen angeknackst, würdest du sagen? Ja, schon. Ja. Würde ich sagen. Also wenn die ein bisschen angeknackst ist, dann ist es ja auch verständlich, dass einen das provoziert mit den Äußerlichkeiten, mit der Kleidung. Hm. Ne? Ja. Also nur die, also ich sage nochmal, ich sage es deshalb, weil wenn es nur um die Kleidung geht, fände ich das Verhalten sehr daneben, deinerseits, wenn du dich von der Frau deshalb distanzierst. Ja, aber ich weiß nicht, man kann vielleicht Karneval so rumlaufen, das ist irgendwie ziemlich schön. Ja, schlimm. Du sagst immer dasselbe, mein Gott nochmal. Ja. Denkst du, die findet das vielleicht toll, wie bieder langweilig du rumläufst? Ich weiß ja nicht, wie du dich anziehst, aber wahrscheinlich sehr, sehr konform. Ja, normal. Ja, normal. Dann sagt normal. Die vielleicht, mein Gott, ist das eine Schlaftablette, wie der aussieht. Ja, aber ich weiß nicht, wenn ich klarkomme, was soll ich noch machen? Ich komme damit irgendwie nicht so richtig klar. Was sagt denn deine Mama dazu und die Eltern? Die Eltern? Mhm. Na, die sagen, es ist meine Sache. Die finden das, sag ich mal, sagen, ich soll das mit ihr klären, weil die mischen sich da nicht ein. Mhm. Ich finde das vielleicht auch nicht so toll, aber die lassen es nicht... So, und jetzt ist, ja, jetzt ist sie schwanger. Jetzt kriegt ihr beide, ihr kriegt jetzt ein Kind. Mhm. Und jetzt kommt eine ganz andere ernste Ebene dazu. Jetzt würde ich mir, ja, nein, ich hoffe auch. Jetzt würde ich mich an deiner Stelle wirklich an die Nase packen und überlegen, ist es jetzt nur das Äußere? Wenn es nur das Äußere ist, verdammt nochmal, lass sie in Ruhe. Das ist vielleicht eine Phase und nach ein paar Jahren ist es wieder vorbei. Oder vielleicht sogar, wenn das Kind da ist. Wenn genau, es aber grundsätzlich, ja, aber wenn es aber grundsätzlich ein Beziehungsproblem ist, dann redet miteinander, Mensch, und versucht das wieder hinzukriegen. Seid offen und quatscht einfach. Ja, es ist anfangs nicht, aber ein Problem war mal geredet und jetzt mittlerweile. Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich bei dir alles so konzentriert auf diese Äußerlichkeiten und letztendlich geht es vielleicht um was ganz anderes und da müsst ihr drüber reden, jetzt vor allen Dingen, bevor das Kind kommt. Also, dass es wieder einbringt. Ja, reden. Und wenn ihr das nicht alleine schafft, dann auch, ich habe es ja gerade schon gesagt, dann geht mal ein paar Mal zu einer Beratung, wo ein neutraler Mensch dabei ist. Und ansonsten eine Nummer toleranter, Henning. Ist doch schöner, eine schrille Freundin zu haben, als irgendeine langweilige Nudel. Ja, aber... Wenn die Frau doch sonst toll und gut ist, ist es doch egal. Naja. Ich werde nochmal... Also redet gut miteinander. Oder sucht euch wirklich noch eine Hilfe von außen. Ja, und ich wollte mich noch bedanken für die tolle Sendung. Ne? Alles Gute, Henning. Ich ein Autogramm von dir? Ja, wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Adresse. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Franz, 32 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Ja, hallo Franz. Erstmal zu meinem Vorgänger möchte ich sagen, oder was du gesagt hast, es ist ja schön, eine schrille und tolle Freundin zu haben. Das ist natürlich schon wahr. Ja. Nur in meinem Fall ist es manchmal ein bisschen komisch. Denn das ist auch mein Problem, wofür ich mich dann auch schäme. Erzähl. Ich sag auch, es ist mein Problem. Ja. Also meine Freundin tanzt sehr gerne. Ja. Die Claudia geht also tanzen, ich gehe mit. Ja. Und dabei habe ich halt manchmal das Gefühl, sie geht ein bisschen zu weit beim Tanzen. Was heißt denn das? Sie tanzt dann, ich selber tanze nicht. Mhm. Und sie tanzt dann halt mit Freunden und da liegt vielleicht schon der Fehler. Männern, die sie nicht kennt. Da liegt vielleicht schon der Fehler. Warum tanzt du denn nicht mit dem Mädel? Ja, du, das ist ein Riesenproblem. Die Frage stelle ich mir auch schon lange. Ich habe mir gedacht, das hebe ich mir irgendwann mal fürs Alter auf, ja, Tanzkurs zu machen oder so. Ich habe es immer verpasst. Aber das ist halt jetzt eine dumme Situation. Im Augenblick stehe ich halt daneben, sie tanzt auch sehr, sehr gut und hat auch dementsprechende Tanzpartner. Das wäre also für mich unmöglich. Und deshalb schämst du dich auch jetzt plötzlich. Ja, jetzt schämst du dich. Was tanzt sie denn? Tanzt sie so offen oder tanzt sie richtige Tänze? Das sind schon mehr so die amorösen Latino-Tänze. Ach so, das hat sie richtig gelernt, oder wie? Ja, das hat sie richtig gelernt. Wo geht ihr denn da hin? Das kann man ja auch nicht an jeder Ecke tanzen. Hier ja, nee, und das war schon, ich meine, sie hat auch eine Zeit lang in der Disco getanzt und na gut, so bleiben wir mal beim Bereich Disco. Plattform und im Käfig und so. Das fand ich auch ganz klasse. Ja. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Lass uns mal beim Thema Disco bleiben. Da könntest du doch nun mal dir einen Tritt geben und auch mal mit auf die Tanzfläche gehen. Und Habe ich zweimal gemacht. Und? Habe ich zweimal gemacht, als ich wirklich merkte, jetzt kommt es ihr drauf an, bin ich mit ihr tanzen gegangen. Und? Und das fand sie auch ganz klasse. Na siehst du. Aber das ist nicht mein Alltagsproblem. Mein Alltagsproblem ist, ich stehe einmal die Woche daneben und ist ja wegen dem Schämen und so. Ja, ich schäme mich ja jetzt nun selber, weil ich nicht mittanze unbedingt, aber ich schäme mich auch ein kleines bisschen für sie. Und ich werde auch rot, weil sie beim Tanzen natürlich auch ein kleines bisschen, ja, also sie übertreibt selber. Stell ich mir das so vor, dass sie zu lassiv tanzt. Absolut. Dass sie die Männer ein bisschen anmacht beim Tanzen. Ein bisschen ist gut. Oder? Ja, nee, das läuft schon richtig. So, und du arme Socke stehst da daneben und musst es dir angucken. Daneben. Und die anderen, die wissen, dass ihr zusammen seid, die stehen da auch und gucken dich richtig an. Und naja, das kann ja. Doof daneben. Ja. Und ich stehe im Freundeskreis, also ich stehe total doof daneben, weil ich selber halt bisher das noch nicht geschafft habe, so toll. Und ich schäme mich aber aus dem Grund nicht, weil sie da jetzt tanzt und vielleicht, weil ich mir da jetzt so Gedanken mache, sondern ich schäme mich einfach, weil ich auch merke, dass sie ein kleines bisschen zu weit geht für sich selber. Also sie macht dann schon mal irgendwie Sachen, die sie vielleicht mit dem jeweiligen Mann da nicht gemacht hätte, wenn sie nicht gerade am Tanzen wäre, wenn sie nicht gerade das Gefühl... Zum Beispiel, ein Beispiel, nenn mal ein Beispiel. Ja, ich meine, du tanzt, du bewegst dich, dir wird warm, dir wird heiß so ein bisschen, du knöpfst dann langsam so deine Bluse auf oder die öffnet sich halt so automatisch, gut, jetzt nicht bis zum untersten Knopf, aber sagen wir mal bis zum vorletzten und dann hast du dann gegebenenfalls die Hände mal da, auch beim Partner am Rücken oder ein bisschen weiter unten, also sie jetzt gut. Bei den Boys oder... Ich verstehe, dass dir das als Freund natürlich nicht so ganz gut gefällt, ja. So läuft das ja. Und wie ist denn euer, wie lange... Wie ist denn, das ist eine seltsame Leitung, wir reden immer so doppelt, so parallel. Ja. Wie ist das denn, wie lange seid ihr schon verbunden miteinander, wie lange seid ihr zusammen? Jetzt mittlerweile 1,5 Jahre. Noch nicht so ganz lange. Wie ist denn die Beziehung an sich? Ist immer eine wichtige... Du, es ist toll. Und ich bin auch selber in dem Augenblick, ist es vielleicht eine Mischung aus Eifersucht und aus dem Gefühl jetzt bloß, weil ich nicht mitmachen kann. Ne? Ich glaube auch. Oder nicht. Ja, ich glaube auch, dass da ganz viel Eifersucht im Spiel ist. Ja, und auch so ein bisschen Neid, dass du das nicht kannst. Richtig, ne? absolut. Aber darum geht es mir gar nicht jetzt in erster Linie. Ich schäme mich ein kleines bisschen. Ja, aber ich bin jetzt... Die anderen Mädels gehen ja nicht ganz so weit wie sie. Ja, ich bin jetzt aber einen Schritt weiter. Und überlege mir, wie können wir das hier... Und ich merke auch, wie sie rot wird später. Dann sagt sie, okay, vielleicht gehört es dazu und so. Ich habe schon verstanden. Ich gehe jetzt mal erstmal einen Schritt weiter und überlege, wie könnte man das jetzt ändern? Du hast gerade einen ziemlich schrägen Satz gesagt, finde ich. Du bist 32 Jahre alt, ne? Und ich sag, warum lernst du denn nicht tanzen? Dann sagst du, das verwahre ich mir auf fürs Alter. Ja. Das ist ja nun eher Banane. Dann setz dich da hin oder geh da hin, mach auch so einen Latino-Tanzkurs oder weiß ich was und fang an. Du, das ist absolut richtig. Da hast du völlig recht. Und ich habe jetzt und dann gesagt, tanzt du und dann tanzt du lasziv auf der Bühne mit deiner Freundin. Ja, nee, mach ich. Nee, tatsächlich, definitiv. Das war jetzt das zweite Mal erst, dass ich mit jemandem darüber gesprochen habe. Ja. Das erste Mal war mit meiner Mutter. Ja. Da habe ich darüber gesprochen und die hat gesagt, Junge, ich schenke dir einen Tanzkurs. Wunderbar, kluge Mama. So, jetzt pass auf. Und das zweite Mal jetzt mit dir. Ich kann dir leider keinen Tanzkurs schenken. Jetzt baut sich das auf, zu der ganzen geballten Kraft, die sagt, jetzt geh mal in den Tanzkurs. Also Franz, der nächste Termin steht fest, ne? Beim nächsten Anfängerkurs bist du dabei und Anfang des Jahres. Du musst in den Tanzkurs. Ja, du musst in den Tanzkurs. Auf jeden Fall. Die Mama schenkt dir einen. Ich ermutige dich dazu und dann wird die Sache geregelt. Das ist dann auch ein relativ kleines Problem. Na, ich sag's dir. Oder? Absolut. Gerade die Tänze sollen wir ja relativ schnell lernen. Ich glaube auch. Viel Spaß beim Lernen. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Christian. Ah? 25, hallo. Ja, hallo, grüß dich, Domian. Hallo, Christian. Ganz kurz vorab, also ich habe bis jetzt noch nichts gehört, was es wert wäre, sich wirklich zu schämen. Ja. Also was eine Scham rechtfertigt, überhaupt nicht bis jetzt. Also ich habe folgendes Problem, meine Frau ist Südländerin, italienischer Herkunft. Merkt man eigentlich nicht so sehr, nur an den Genen, und da bin ich auch schon dabei. Also sie kann sich aufregen, das spottet jeder Beschreibung. Ich kann jetzt einfach mal ein Beispiel bringen aus dem Supermarkt. Das kennen wir alle, du stehst an der Kasse, 5 Kassen gibt's da, 2 sind besetzt. Da kommt eine Kassiererin vorbei, die preist irgendwas aus, meine Frau fragt, sagen Sie mal, was halten Sie denn davon, wenn Sie mal eine Kasse aufmachen hier? So, und dann weiß man ja eigentlich, was kommt. Entweder wird das gemacht, ne, oder die sagen, ja Gott, passt jetzt nicht, die Kollegen sind nicht da, oder die kreist vollkommen aus. Vollkommen. Wie? In jeder Hinsicht. Schimpft sie die Mitarbeiterinnen richtig? Oder ja. Ja, ganz genau. Also aggressiv auch. Ja, es ist unglaublich, was das für ein Scheißladen ist. Und also sie ist eigentlich eine gebildete Frau. Mhm. Wir sind jetzt seit 2 Jahren verheiratet. Mhm. Man erkennt sie überhaupt nicht wieder. Und das ist es eben. Eigentlich hat sie, und deshalb schäme ich mich. Aber es gibt dann Momente, wo sie völlig abdreht und cholerisch ausflippt. Ja, ich schreibe das auch so ein bisschen dem Temperament zugute. Mensch, wenn du dabei stehst, das kann ich wirklich mir gut vorstellen, dass man da vor Peinlichkeit im Erdboden versinkt und denkt, Mensch, komm, ist gut, ihr wacht einen Moment und es wird sich umdrehen. Ja, das ist falsch und das ist genau falsch. Dass du das Falscheste, was ich machen könnte in dem Moment, wäre zu ihr zu sagen, Schatz, komm, bleib ganz ruhig. Mhm. Das habe ich einmal, ich habe es mehrmals schon gemacht, aber einmal gemacht und da habe ich mich mit ihr noch streiten müssen vor versammelter Mannschaft. Ja. Das ist dann noch peinlicher. Weißt du, und das sind Sachen, also da glaube ich, kann ich mich zurecht schämen. Da würde ich mir wirklich wünschen, ich würde im Erdboden fliegen oder wäre zu Hause geblieben. Wie musst du dich denn richtig verhalten? Einfach nur still sein oder wie? Ja, ich bin im Prinzip, weißt du, ich bin im Prinzip in der Öffentlichkeit, wenn so eine Situation eintritt, dann bin ich der typische Ehemann, guck mal da, die Alte hat die Hosen an und er steht kleinlaut daneben. Also du sagst so nichts. Ist es nicht. Nee. So ist es definitiv nicht. Aber in dem Moment ist es so, dass du nichts sagst. Ich kann nichts sagen. In diesem Moment, weil es sinnlos ist. Es ist sinnlos. Ja. Ich kenne sie, ich weiß es. So, jetzt kann ich mir natürlich auch vorstellen, wenn die Frau so temperamentvoll ist, dass die in Ehestreitigkeiten zu Hause auch ab und zu mal völlig ausrastet. Ist das so? Ja, aber... Müsste ja eigentlich folgerichtig so sein. Ne? Ja, aber nicht so sehr. Also sie liebt mich sehr, das weiß ich auch. Und das heißt, die Teller fliegen nicht ab und zu bei euch durchs Zimmer? Nee, so ist das überhaupt nicht. Sie ist auch sehr eifersüchtig, also in der Beziehung hast du schon recht. Ja. Das ist das Zweite, was ich jetzt sagen wollte. Also erstmal nochmal zum Einkaufen zurückzukommen. Das dollste Ding, was ich da erlebt habe, war, dass sie einen vollen Einkaufswagen an der Kasse, es war folgendes, das Portemonnaie lag im Auto. Nur meistens habe ich das Geld dabei, weil ich vorher zur Bank fahre, Geld abhebe beim Einkaufen. Ich hatte das Portemonnaie im Auto liegen lassen, die an der Kasse möchte kassieren. Meine Frau sagt, ich sag, Mensch, Portemonnaie liegt im Auto. Die an der Kasse sagt, ja Gott, hätten sie doch mal vorher geguckt, sagt das zu meiner Frau, wenn sie einkaufen gehen, Mensch, dann müssen sie doch mal schauen, dass sie Geld bei haben. Ich wusste schon, jetzt gleich passiert's. Das warum, Mensch, ich sag, komm, ich hol das Ding schnell. Meine Frau sagt, passen Sie mal auf, ich komme hier schon seit Jahren her, das kann alles mal passieren. Die Verkäuferin verzieht das Gesicht, sagt gar nichts mehr, meine Frau flippt vollkommen aus, kippt den Einkaufswagen um. Und sagt, ich wünsche Ihnen viel Spaß, wenn Sie die Scheiße wieder ins Regal sortieren. Den ganzen Einkaufswagen? Er war nicht randvoll, aber es hat gereicht. Ein großer Wagen? Das war schon, also das hat eine Weile gedauert. Milchtüte kaputt gegangen und so weiter. Ja, und dann, was passiert, was macht man? Seid ihr dann rausgegangen oder hast du das versucht irgendwie zu kitten, die Situation? Ja, sie ist rausgegangen. Ich stand denn da, ich sag, Sinne, tut mir leid, ich bezahle, gehen Sie mal. Und hinter uns natürlich 10 Leute an der Kasse, eine Riesenschlange, tut absolut peinlich. Und deshalb sagte ich auch, ich habe noch nichts gehört, wo es wert wäre, sich zu schämen. Weißt du, wie ich meine? Verstehe. Ja, einmal war hier jemand am Telefon mit einer flippigen Frau. Ja Gott, Mensch. Der andere, na dann soll er halt tanzen mit dir. Vielleicht provoziert sie ihn auch ein bisschen. Lass mich mal fragen, mit die Situation, das finde ich ja schon sehr krass, dass sie diesen Einkaufswagen umgekippt hat. Da gehört ja nur eine Kraftanstrengung dazu. Und meistens ist es ja auch sehr eng in diesen Gängen, dass man das gar nicht so machen kann. Das richtig. Heißt, der wird erst 1 Meter nach vorne getreten und dann wird er seitlich umgekippt. Das ist ganz einfach. Ja. Wie oft kommen dann solche Situationen vor? Nicht oft, aber wenn sie kommen, dann ist es halt wirklich so, dann merke ich das auch schon vorher und dann weiß ich ganz genau, dass es dramatisch wird. Also, wolltest du gerade zum Stichwort Eifersucht noch was sagen? Ja, ganz genau. Ja. Es ist auch folgendes beispielsweise, in Restaurants etc., wenn mich eine Kellnerin bedient oder uns, die brauche ich gar nicht zu lange anzugucken, sonst habe ich wirklich sofort die Arschkarte. Was heißt die Arschkarte? Naja, sie sagt in dem Fall nichts zur Kellnerin, ist ganz ruhig und nett. Und sobald die Kellnerin hat gesagt zu mir, sag, meinst du, ich merke das nicht, wie du sie anguckst? Ich sag, Schatzi, Mensch, bleib ganz ruhig, du red dir nichts ein, wir sind zusammen hier, um zu essen. Jetzt ganz ehrlich mal unter uns, Christian. Ja. Hast du schon mal eine gescheuert bekommen? Nee, habe ich noch nicht. Nee, das wäre auch der Punkt, da wäre vorbei bei mir. Also, ja, aber so wie du sie schilderst, könnte ich mir vorstellen, dass sie in dieser Rage, dass ihr das durchaus passieren könnte. Naja, sie kann laut werden, aber das kann ich auch. Ja, ich bin also eigentlich ein ziemlich, ich bin ziemlich jähzornig. Wie gut, dass ihr nicht meine Nachbarn seid. Da ging es ja wahrscheinlich immer hoch her bei euch. Manchmal ja. Also es geht zwar nichts kaputt, aber es ist auch so, dass, Ja, sie liebt mich halt. Mhm. Und du liebst sie? Ich wollte ja auch eine impulsive Frau haben. Du liebst sie? Ja, auch. Ich merke, du erzählst das ja auch mit einer gewissen Kritik und du schämst dich, aber auch mit einem Respekt irgendwie. Richtig, ja? Ganz genau. So ist es, ganz genau. Es ist also überhaupt kein Punkt, wo ich sage, das wäre eine Trennung wert oder das ist nicht mal wert, dass man sich darüber länger als eine Stunde streitet, ist meine Meinung. Du besteht natürlich die Gefahr, wenn jemand so gestrickt ist, dass vielleicht durch übertriebene Eifersucht irgendwann mal die Beziehung einen Knacks bekommen könnte. Ne? Das könnte sein. Also auf der einen Seite finde ich es auch ganz schön, wenn sie eifersüchtig ist. Da merke ich, na Gott, du weißt es, was ich meine. Man merkt halt, guck mal, Mensch, die achtet drauf, die sieht das und ich bedeute ihr was, ist okay. Aber manchmal, es ist halt auch nicht so oft, dass ich sagen könnte, das belastet jetzt unsere Beziehung unheimlich doll. Aber manchmal, wenn so ein Ausraster kommt, es ist wirklich krass. Eine Frage noch zu der, ich bin immer noch in Gedanken an die Situation in dem Supermarkt. Ja, ich auch. Wenn sowas passiert, könnte ich mir vorstellen, wenn ich mich in deine Lage versetze, ich wäre dann hinterher doch auch sauer auf sie. Und wenn ich dann alleine mit ihr wäre, dann glaube ich, würde ich nochmal anfangen zu streiten. Ja, ist na sicher. Nicht nur, wenn wir alleine sind. Das geht schon im Auto los, wenn ich wieder einsteige. Ja, ja, natürlich. Nach Hause fahren. Ja. Schau mal, du steigst ins Auto ein, sowas ist passiert. Du kochst vor Wut. Dich kennen die Leute. Du gehst da wahrscheinlich nächste Woche wieder ein. Ja, ja, natürlich. So, da stehst du im Auto, die Einkäufe fürs Wochenende, die hast du immer noch nicht gemacht. Ja. Und jetzt hast du einen riesen Streit. Ja. So, der wird jetzt ausgefochten. Wie lange dauert der dann? Oder dauert das lang oder ist das relativ schnell dann zur Seite geschoben? Na, ich denke mal so 1-2 Stunden. Doch, so lange. Und dann gehst du aber nochmal los, woanders einkaufen, weil die Schränke sind immer noch leer. Du hast ja immer noch das gleiche Bedürfnis. Und du zitterst, hoffentlich geht es jetzt gut. Ja, dann geht's gut. Dann geht's. Wenn sowas jetzt wirklich, also dann der Gewitter reinigt die Luft. Ne? Dann hat es jetzt einmal ausgegeben. Wie alt ist denn die temperamentvolle Dame? 24. 24. Das ist wirklich krass. Eine temperamentvolle Italienerin. Sachen, ich will es ganz kurz machen, weil bestimmt noch viele andere warten in der Leitung. Es sind auch so eine Sachen wirklich, wo du oder ich oder andere sich wünschen, wenn du jetzt eine dumme Bemerkung von jemandem kriegst. Da hat man vielleicht im Nachhinein, dass man sagt, Mensch, hätte ich doch mal den Mund aufgemacht. Oder hätte ich jetzt an der passenden Stelle, da hätte ich eigentlich was sagen müssen. Kennst du das? Ja, das kenne ich von früher. Mittlerweile denke ich, komm. Geh drüber hinweg, ärger dich nicht, es ist alles nicht wert. Okay, gut, vielleicht bin ich noch nicht so weit, ist auch gleich. Aber das passiert eher nie. Ja, das glaube ich, wie du sie gerade geschildert hast. Solche Frauen, das gehört jetzt gar nicht zum Thema, aber ich frage dich mal jetzt ganz unter uns auch, sind natürlich auch Granaten im Bett, ne? Oder? Das ist richtig. Gut, vertiefen wir nicht weiter. Christian, danke für den Anruf und schönen Gruß an deine Frau. Domian, ich gucke deine Sendung immer mal sporadisch, wenn ich Urlaub habe oder wenn ich wie damals auch mal kurz irgendwie arbeitslos war. Ja. Das sind jetzt schon fast 10 Jahre. Nee, so lange gibt's uns noch nicht. 7 also, Jahre. Aber mindestens 9. Nee, 7. Genau 7. Über 7. Etwas über 7. Es ist immer wirklich so. Manchmal gucke ich das 1,5-2 Jahre gar nicht. Ja. Und dann schalte ich ein und sage, guck mal, den gibt's immer noch. Den gibt's immer noch. Ja. Also ich wünsche dir viel Spaß weiterhin. Macht dir Spaß, die Sendung? Ja, sehr. Ausgesprochen. Ausgesprochen, ja. Alles klar. Ich danke für deinen Anruf. Alles Gute. Dir was. Tschüss. Danke, tschüssi. 1:37:50. Kleine Pause. Und 30 Sekunden, hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht Themennacht. Festes Thema die ganze Nacht und das Thema heißt, ich schäme mich für meine Frau bzw. für meine Freundin. Wer von euch schämt sich für die eigene Freundin, für die eigene Frau? Aus welchen Gründen auch immer. Wenn ihr mir das erzählen wollt, dann ruft an. Telefonnummer 0800 5678 111. Faxt mir unter 0800 5678 110. Markus ist da. Markus ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Markus. Hallo. Ja, es geht um deine Freundin oder Frau. Freundin. Freundin. Freundin. Wie lange zusammen schon? Jetzt seit, sie macht seit 5 Jahren Bodybuilding. Mhm. Also nicht richtig Bodybuilding, sondern, also, sie geht halt ins Studio, macht viel Sport und so weiter. Mhm. Und ich kenne sie halt seit 2 Jahren. Mhm. Und ich bekomme langsam damit ein Problem, dass sie einfach, also einerseits ich, dass sie so viel, dass sie langsam fast mehr Muskeln hat als ich. Ach so. Und das ist halt ein Problem dabei. Und das andere Problem ist halt, dass ich, wenn wir halt auf Partys gehen oder so, dass sie einfach ganz anders aussieht als die Freundin meiner Freunde oder von Bekannten. Weil sie maskuliner ist, kräftiger ist. eigentlich nicht so feminin oder weiblich aussieht. Oder wie? Oder ja, warum? Doch. Also, aber das Hauptproblem ist ganz einfach. Zum Beispiel jetzt immer so, zum Beispiel hat viel weniger Brust als andere Frauen. War das immer schon so oder ist das eine Folge des Trainings? Dass sie irgendwie was, vielleicht auch was eingenommen hat, dass sie das irgendwie abbaut? Nee, also eingenommen hat sie, glaube ich, nichts. Also ich weiß, darauf habe ich sie noch gar nicht eingesprochen. Also du bist ja erst zwei Jahre mit ihr zusammen, aber sie macht das seit 5 Jahren schon. Ja. Ja. Wie alt ist sie? Sie ist so alt wie ich auch. Auch 22. Ja. Mhm. Also ich habe mit ihr darüber gesprochen, dass ich halt damit ein Problem habe und... Welche Körbchengröße hat sie? B. Ja. Naja. Also meine Freundin davor hatte 75C. Ich meine, ist schon ein kleiner Unterschied. Und trainierst du denn auch im Studio? Ja, das habe ich vorhin schon gesagt. Ich mache halt, also ich gehe nicht ins Studio, aber ich mache sonst auch so recht viel Sport, halt Fußball, Basketball und so. Und ich meine, das macht ja auch Spaß. Ich kann sie auch irgendwie verstehen. Nur das Problem ist ganz einfach, dass ich, also ganz ehrlich, wenn sie neben mir steht, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Mhm. Ich meine, das sieht komisch aus. Ist sie wirklich, also wenn ihr beide nackt nebeneinander steht und stehen würdet, ich würde euch angucken, dann ist sie wirklich die besser muskulär gebildete als du. Also sagen wir mal so, vom Bauch her schon. Ja. Auch von Oberschenkeln her auf jeden Fall. Ja. Arme? Ja, Arme, ich meine, das ist... Also, ja, doch, ist auch ein kleiner Unterschied ist schon da, das stimmt schon. Ja. So, jetzt sind da zwei Sachen, die du gesagt hast. Einmal, dass du selbst, dass dir das irgendwie nicht so gefällt und dass du dich auch, ja, auch selbst, dass dir das unangenehm ist. Ja. Und das andere ist so, dass es dir peinlich ist und dass du dich schämst vor den Freunden und vor den anderen. Ja, weil sie ist einfach, wenn wir beide halt irgendwo reinkommen, da wird dann erstmal so, guckt man erst als erstes auf sie, weil sie einfach, ich will nicht sagen Mannsweib, aber sie ist so. Ja, das ist ein gutes Stichwort, Mannsweib. Wie ist das denn für dich erotisch? Am Anfang war es das. Aber jetzt nicht mehr. Ja, man sagt ja immer so durchtrainiert und so. Ich meine, das war sie ja auch und ich kann ja auch nicht sagen, dass es irgendwie schlecht ins Bett ist. Das ist ja, also das stimmt. Nein, aber die Frage ist ja, aber das Problem ist einfach, wenn ich so, ja, Öffentlichkeit halt, ne? Also, das ist schon, also wenn ihr beide alleine seid, geht's eigentlich. Nehmen wir mal an, ihr beiden wärt auf einer einsamen Insel alleine, würdest du sagen, okay, kann ich mit leben. Oder? Ja, also es stört mich schon manchmal. Ja, nochmal gefragt auf die Erotik. Ja. Macht dich das jetzt, nachdem sie immer muskulöser wird, macht dich das weniger geil? Ja. Doch. Mhm. Weil irgendwann ist der Punkt erreicht, wo das dann nicht mehr so feminin ist. Dann denkst du, du hast einen Kerl im Bett. Mal krass ausgedrückt. Ja, doch, krass ausgedrückt. Ja. So, jetzt die Leute, mit denen, haben denn schon Freunde zu dir unter vier Augen auch schon? Ja, sie kommen diese typischen Sprüche, ey, deine Freundin ist sportlicher als du, hat viel mehr Muskeln als du und dieses und jenes und ich meine, ne, also was man halt sich immer so anhören muss, da habe ich am Anfang noch drüber gestanden, habe gesagt, dass ich so eine Freundin habe. Ja, ich meine, wenn die sagen würden, die ist sportlicher als du, ist es ja ein Kompliment. Und für dich einerseits natürlich schon. Aber wenn sie sagen, die hat mehr Muskeln als du, ist es natürlich schon ein bisschen kibbelig, ne? Ja, da wird es dann so, einerseits muss man das... Redest du mit ihr darüber? Ja, nicht so richtig. Nicht richtig. Also sie ist auch gerade nicht da. Also Das heißt, sie weiß das gar nicht so richtig, dass du damit Probleme hast. Ja doch, also ich habe ihr das schon mal gesagt, aber das Problem dabei ist ganz einfach, dass sie dann halt so sagt, ich soll sie respektieren, so wie sie ist und dass ihr das halt, ich habe ja auch meine Sachen, die mir Spaß machen, ihr macht halt das Spaß. Hast du denn den Eindruck, dass, ich meine, dieses Krafttraining und Bodybuilding kann ja auch wie eine Sucht sein. Hast du den Eindruck, dass sie das immer doller treibt und immer mehr und auch immer mehr Stunden im Fitnessstudio verbringt? Also mit Daumen gepeilt? Ja, also... Ja, sie macht halt noch viel mehr neue Sportarten. Sie macht jetzt halt, einerseits geht sie da halt zum Fitness, Aerobic und ein bisschen Pumpen, aber sie macht halt nebenher jetzt noch irgendwie Volleyball, Schwimmen und solche Sachen. Das ist halt, das ist mir schon aufgefallen. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie sagen würde, sie hat zu wenig Zeit für mich, obwohl das manchmal auch so ist, aber halt, es ist so insgesamt einfach. Also ich finde, dass man in so einer Liebesbeziehung, ich weiß, das ist heikel und das sagt man nicht gerne. Aber du hast gerade auf meine Frage, ob du sie weniger geil findest, dadurch ja gesagt. Ja. Ne? Das ist hart, wenn man das der Partnerin sagt. Ja, aber ich meine, aber wie ich soll finde, man das ihr sagen? Ja, ich kann doch nicht einfach sagen, hör mal zu, doch. Mach weniger Sport, damit ich dich irgendwie... Nein, aber ich finde, wenn das jetzt so bei dir so ein Gefühl schon ist, das wischst du auch nicht mehr weg. Und wenn du sprudelst ja quasi richtig aus dir raus. Ich finde, dass man das sagen muss. Du musst es ja vielleicht nicht im ersten Moment so ganz hart sagen. Aber irgendwie hat man auch Angst, sie dann zu verlieren. Ja, aber letztendlich wirst du sie eh verlieren, wenn du gar nichts sagst und dich innerlich immer mehr distanzierst, bis du vielleicht irgendwann richtig einen Abscheu hast oder so. Vielleicht ich meine, es kann da auch einen Kompromiss geben. Natürlich hat sie recht, du sollst sie nehmen, wie sie ist, aber sie muss es ja auch nicht übertreiben. Und gut, aber sie hat andererseits auf der anderen Seite auch recht, wenn sie sagt zum Beispiel, du hast mich so kennengelernt, also eigentlich müsstest du damit zurechtkommen. Ja, deshalb das war ihre Antwort damals. Ja, aber deshalb ich gesagt habe, hör mal zu, jetzt so langsam finde ich, dass du dich mal einschränken solltest. Ich verstehe, deshalb habe ich dich auch gerade gefragt, ob das in den letzten Jahren zugenommen hat. Ja, und wenn es zugenommen hat, dann hast du ja wiederum ein Argument. Dann sagst du, ja, wenn du noch so wärst wie vor ein paar Jahren, dann wär's ja okay. Aber mittlerweile ist mir das zu hart, das ist mir zu maskulin. So kannst du es doch zum Beispiel sagen. Dann kapiert sie schon, was du damit meinst. Ja, aber manchmal denke ich, ich bin alleine mit dem Problem, weil ein Freund von mir zum Beispiel sagt zum Beispiel, dass ich froh sein kann, so eine Frau zu haben. Ja gut, aber ich kann dich völlig nachvollziehen. Das würde mich auch abtören bei einer Frau. Also ich meine, sie ist einfach wirklich, ich weiß nicht, ob man da als Mann unbedingt ein Problem mit haben muss, aber sie ist einfach echt, sagen wir mal, muskulöser als ich so ein gewisser Hinsicht. Weil ich mache einfach nicht so viel. Ich mache so ein bisschen ab und zu mal und hier und da und das ist auch in Ordnung so. Ja. Aber das ist bei ihr ist es einfach so, es ist so richtig. Der erste Schritt ist, dass du ihr das schon mal sagen musst, beibringen musst, dass du das so empfindest. Ja. Und dann muss man mal gucken, wie sie darauf reagiert. Vielleicht ist sie auch ganz entsetzt und geschockt und versucht auch irgendeine Kompromissschiene zu fahren. Soll ich das denn sagen, dass es mich das nicht so richtig anmacht? Finde ich schon. Du hast, so habe ich das verstanden, eigentlich du liebst diese Frau. Ja. Ja. Das ist schon eine gute Beziehung bislang gewesen. Doch, es läuft eigentlich ganz gut. Nur ist ich halt ein Problem damit. Ja, da muss man das auch ausdrücken. Ich finde, man muss es sagen. Weil, wenn du es nicht sagst, schluckst es immer wieder runter und immer wieder und immer wieder runter und irgendwann knallt es völlig und dann ist vielleicht gar nichts mehr zu retten. Vielleicht kann man jetzt noch ein bisschen was machen. Also raus damit, raus mit der Sprache. Das war einfach wäre. Ja, ich weiß, das ist in der Partnerschaft schon schwierig, das so. Also manchmal ist es so ein bisschen, weißt du, bei meiner Ex-Freundin war das eher das Gegenteil und das wollte ich auch nicht. Darum fand ich sie auch einmal so klasse, weil sie war so sportlich und dieses und jenes, macht viel, ist aktiv und so. Und das fand ich schon gut, aber dann. Es ist zu viel jetzt. Ist echt zu viel, ja. Sag's ihr. Ja. Alles Gute und viel Glück. Ja, danke, Domian. Tschüss, Markus. Mach's gut. Tschüss. Christian, 24 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Christian. Hallo. Hallo, ja, ich höre dich. Ja, wunderbar. Christian, es geht um deine Frau oder deine Freundin? Freundin. Ja. Wie lange bist du mit deiner Freundin zusammen? 2 Jahre. Ja. Und warum schämst du dich für sie? Ja, wie soll ich das sagen? Also wir sind seit 2 Jahren zusammen und so circa seit einem Jahr geht sie fremd, bewusst fremd. Sie macht irgendwie Sex mit anderen Männern und erzählt mir das dann. Ich bin da so ein bisschen. Moment mal, sie geht dir bewusst fremd. Sie hat Sex mit anderen Männern und erzählt es dir dann auch noch haarklein? Ja, richtig. Erste Frage: Warum geht sie fremd? Ich habe keine Ahnung. Wenn ich das wüsste, dann würde ich. Und das geht seit einem Jahr so? Ja, so seit etwa, oder ich sag mal, seit einem Jahr weiß ich das. Wie oft macht? Geht es auch schon länger, aber so seit einem Jahr weiß ich das bewusst. Und wie oft passiert das? So im Monat vielleicht 1 bis 2 Mal. 1 bis 2 Mal im Monat. Sind das immer Fremde, neue Bekanntschaften oder kennt sie die Männer? Nee, meistens ist es so, sie geht am Wochenende weg und dann lernt sie jemanden kennen und dann nimmt sie den mit nach Hause. One-Night-Stand-mäßig. Ja, so in der Art. Und dann erzählt sie dir das auch noch alles so. Genau. Ja, unter anderem. Zum Teil kriege ich das halt auch mit, weil ich halt oben schlafe und das dann Ganze bei ihr halt unten passiert. Moment, ihr wie unten oben? Wohnt ihr in einer Wohnung? Nein, wir leben zusammen bei ihrem Haus. Sie hat ein riesengroßes Haus mit mehreren Etagen. Ja. Und so unten, das ist so ihr Privatbereich, wo sie dann diese Männer mit hinnimmt. Wie alt ist sie? 28. Wie kommt es, dass sie da schon so reich ist, so ein großes Haus hat? Sie hat geerbt von ihren Eltern. Und das die Eltern sind verstorben und die waren sehr vermögend irgendwie. So, und dann schläfst du oben und sie treibt es unten mit anderen Männern. Ja. Und ihr beiden seid ein Paar. Ja. Und du bist mit dieser Frau noch zusammen. Obwohl sie das seit einem Jahr macht? Ja. Und du dich auch für sie eigentlich schämst? Ja, das bleibt ja nicht aus, oder? Das bleibt nicht aus, weil das kriegen ja auch andere Leute mit wahrscheinlich, ne? Bekannte, ja, so Freunde. Aus dem Freundeskreis zwar nicht so wirklich, aber die vermuten halt, ne? Und wie, wie war das allererste Mal? Hast du das so zufällig rausbekommen oder hat sie es dir auch erzählt? Na, ich hab's gesehen. Du hast es gesehen? Ja, ich hab's gesehen. Also ich hab geschlafen und bin dann irgendwann nachts, wie das manchmal so ist, so Nachtdurst dann nach unten an den Kühlschrank und da bin ich dann an das Zimmer vorbeigekommen und dann habe ich es selbst gesehen. Da hast du gesehen, wie die beiden in Action? Ja, so richtig Halligalli Highlife. Und dann hoffe ich, dass du nicht weiter zum Kühlschrank gegangen bist, sondern in dieses Zimmer, oder? Ja, na sicher. Und hast du eine große Szene gemacht? Ja, natürlich. Den Knaben hat man dann halt gepackt und mit Sack und Pack rausgeworfen und dann sie zur Rede gestellt. Und sie hat dann einfach gesagt, sie braucht das halt, weil aus irgendwelchen Gründen auch immer. Nee, da geht sie nicht so wirklich drauf ein. Ja, das ist aber der Grund. Sie braucht das halt, weil, ja warum, weil was? Ist euer Sex nicht für sie befriedigend genug? Doch, eigentlich schon. Aber eigentlich also glaube ich das nicht. Ich glaube es nicht, wenn sie das tut. Also sie findet den Sex so ganz klasse, aber... der ist ja nicht... Das langt ihr wahrscheinlich nicht. Ja, das mag sein. Aber jetzt muss ich dich nochmal fragen, Christian. Warum machst du das so lange mit? Weil ich diese Frau echt gern habe und sie an sich, wenn ich mit ihr zusammen bin, auch super lieb und nett ist. Würde sie dir denn diese Freiheit auch zubilligen, dass du oben, während sie unten schläft, mit einer anderen Frau irgendwas machst? Ja, das wäre kein Problem für sie. Ach so. Nur ich denke, dass ach so. Ich weiß nicht, zu einer Beziehung gehört das nicht irgendwo dazu, zumal wenn wir halt alleine sind, in der Woche über, ist das wunderbar, das ist kein Thema, da haben wir... Aber ist ja schon mal ein wichtiger Aspekt, sie würde dir die Freiheit lassen. Ja, sie würde mir die Freiheit lassen. Das ist ja schon wieder, das zeichnet sie ja schon wieder aus. Schlimm wäre, wenn sie jetzt völlig eifersüchtig, hysterisch sagen würde, nein, du darfst das niemals tun. Aber diese Freiheit nutzt du nicht, du hast nichts mit anderen Frauen. Nee, weil das Bedürfnis habe ich nicht, weil wenn man liebt, dann liebt man eine Frau und nicht mehrere Frauen. Das ist meine Meinung. Hast du nicht Angst, also du tolerierst das jetzt, weil du diese Frau liebst? Hast du nicht Angst, dass da irgendwann doch mal ein Typ bei sein könnte, in den sie sich wirklich verliebt und irgendwann wohnst du dann eben nicht mehr oben in der Wohnung? Ja, natürlich, diese Angst hat man immer, aber ich sag mal so, wenn wir zusammen sind, dann ist es ja doch alles immer wunderbar. Mhm. Aber wenn sie halt am Wochenende, am Wochenende halt dann weggeht, dann ist das dann nicht mehr so... Bist du finanziell von der Frau abhängig? Nein. Zahlst du Miete für deine Wohnung? Ja, also das Ding ist, sie hat zwar gesagt, ich bräuchte nichts bezahlen, aber sowas macht man halt nicht, ist meine Meinung. Ich zahle zwar einen gewissen Teil und... Also das Geld spielt keine Rolle, dass du irgendwie, du sagst, die ist hier vermögend, dass du sagst, okay, ich nehme das in Kauf, ich habe viele materielle Vorteile von der Beziehung. Das ist es nicht. Nein, das ist es nicht. Definitiv. Das ist es absolut nicht, weil sie als Mensch ist sie echt ein super, super wundervoller Kerl. Mhm. Also jetzt, wie soll ich das sagen, eine wunderbare Frau. Ja, verstehe schon. Man kann mit ihr Pferde stehen, alles, aber halt, wenn sie am Wochenende halt... Ich verstehe. Das heißt, du würdest du das jetzt so weiterfahren und sagen, okay, ich nehme es hin, vielleicht bis sie sich ausgetobt hat. Ist das deine Linie, zu sagen, es soll weiter so laufen? Nee, ich denke nicht. Also ich denke, man muss da echt so einen Schlussstrich drunter ziehen, weil anders geht das, denke ich, nicht. Aber es ist halt irgendwo schwer. Ja, vor allem, wenn du sie so liebst. Also ich könnte das nicht, was du da machst. Oben liegen und unten wäre die zugange mit irgendwelchen anderen Männern, würde ich wahnsinnig. Würde ich wahnsinnig. Ja. Ja, Christian. Du sagst, du musst einen Schlussstrich ziehen, wirst vielleicht einziehen. Vielleicht wird sie dann wach. Vielleicht, wenn sie merkt, dass du es ganz ernst meinst, vielleicht geht sie dann auch auf einen anderen Stil. Vielleicht. Ja. Versuch's mal. Ich wünsche dir alles Gute und viel Glück. Ja, danke schön, Domian. Auf Wiedersehen. Mach so weiter, wie du bist. Dankeschön, tschüss. Jo, tschüss. Jetzt geht's weiter mit Daniel. Und Daniel ist 21 Jahre alt. Hallo, Daniel. Hallo. Hallo, Daniel. Ja. Erzähl von deiner Frau, deiner Freundin. Meine Frau ist eine Rechtsradikale, wenn ich so sagen kann. Mhm. Und ich bin es nicht. Wir haben uns vor 2 Jahren kennengelernt. Also, Entschuldigung, ich bin ein bisschen aufgeregt jetzt. Mhm. Und ich komme damit einfach nicht klar. Ihr habt euch vor 2 Jahren kennengelernt? Seid ihr auch schon verheiratet? Nein. Nee, das nicht. Ihr seid ein Paar seit 2 Jahren. Ja. Sie ist eine Rechtsradikale. Ist sie in irgendeiner Partei, einer Gruppierung aktiv? Sie ist in der NPD, soweit ich weiß. Ja. Wusstest du das von Anfang an? Oder hast... Nein. Ich habe sie kennengelernt durch einen Freund von mir. Mhm. Und ich wusste gar nichts über sie. Und nach und nach ist das bemerkbar geworden, hat man das mitgekriegt. Wie hast du das mitbekommen? Ihre Äußerung. Wolfgang habe ich auch darauf angesprochen. Ja. Und naja, aber diskutieren kann man mit ihr nicht, man kann sie nicht drüber unterhalten. Mhm. Und weiß ich nicht, komme damit nicht so klar. Was hast, du für eine Partei gewählt jetzt bei der Bundestagswahl? Ich habe die SPD gewählt. Du hast die SPD, also ein ganz anderes Spektrum. Ganz andere ganz anders. Ich bin ein ganz normaler Mensch. Ja, ja. Und ich komme damit wirklich nicht klar. Und sie versucht mich ein bisschen zu überzeugen davon und ich will das einfach nicht. Hast du aus diesem NPD-Umfeld auch schon Freunde von ihr kennengelernt, die sie vielleicht mit nach Hause bringt oder dich denen vorstellt oder so? Sie hat es versucht. Sie versucht mich ja damit reinzubringen, aber ich will es nicht. Ich meide einfach diesen Kontakt und möchte nicht. Einfach nicht. Und du hast auch bisher noch nicht rauskriegen können, warum sie in dieser Ecke aktiv ist. Seit wann, was die Motivationen sind und so weiter. Ich kann nicht schwer sagen. Sie will nicht so oft drüber sich unterhalten und sie sagt immer nur, damals so ihr Umfeld gewesen und sie kommt aus so einem kleinen Dorf in Brandenburg und da war das so, weiß ich nicht, das ist alles so eingebürgert geworden, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Wie oft kommt denn überhaupt denn das Thema Politik so zur Sprache bei euch in der Beziehung? Sehr oft, wenn wir auf der Straße offen sieht, weiß ich nicht, irgendein Ausländer, dann kriegt sie so einen Hass und guckt den von oben bis unten an und wenn der sie dann anspricht, dann beleidigt sie den und versucht ihn zu schlagen und er macht dann halt zu schlagen, wird schon aggressiv in Worten und völlig ausfallen. Und mir ist das natürlich unangenehm. Natürlich, was machst du dann? Ich stelle mir das äußerst auch super peinlich vor. Du gehst mit deiner Frau, deiner Freundin über die Straße, da kommt ein Ausländer, der nichts ahnend ganz normal da spazieren geht und sie baggert ihn aggressiv irgendwie an oder macht blöde Bemerkungen oder irgend sowas. Was machst du denn? Viel machen kann ich nicht. Gehst du dazwischen, zerrst du sie weg, beschimpfst du sie oder was machst du? Ich beschimpfe sie nicht, nein, auf keinen Fall. Ich versuche mit dir zu reden, sag, ach, lass, komm doch und versuche den anderen zu beruhigen, weil es ja klar, dass man da auch sauer wird. Ja. Und versuche sie weg und lass kommen, wir gehen einfach weiter. Und aber es ist schwierig. Manchmal sagt er, okay, los, dann gehen wir auch. Was empfindest du für diese Frau? Ich liebe sie. Trotz allem? Trotz allem liebe ich sie über alles. Aber ist es nicht so, wenn jemand aus so einer anderen politischen Ecke kommt, dass dann die ganze Beziehung überschattet und letztendlich auch einen Schatten so auf diesen Menschen wirft, vielleicht eben auch auf seine Charaktereigenschaften? Kann man dann, hemmt das nicht die Liebe, hemmt es nicht, dass man sich öffnet, weil der andere einem irgendwie fremd ist? Nein, das würde ich doch auf eine Art schon, na klar, aber ich muss sagen, irgendwie ist die Liebe stärker, mir ist das Ganze egal, was sie eigentlich, was sie denkt, aber irgendwie macht es mich auch wütend, ja, weil das wir einfach nicht aneinander kommen. Jeder denkt anders und das weiß ich nicht. Das ist ja mein Problem. Ich versuche ja an sie ranzukommen. Ich will sie ja gar nicht davon wegbringen. Gut, schön wär's. Aber ich weiß, ich kann es nicht. Wie ist es denn? Sie versucht eher, dich in ihre Ecke zu ziehen, als du sie in deine Ecke zu ziehen versuchst. Ja, genau. Ich lasse sie ja so leben, wie sie will. Ich stelle es mir in tausend Alltagssituationen äußerst schwierig vor. Beispielsweise auch jetzt vor 2 Wochen war Bundestagswahl. Da redet man ja drüber, alle reden darüber. Ihr habt euch dann wahrscheinlich gleich wieder gestritten, oder wie? Wir haben uns sehr gestritten, ja. Weil die Rechten haben ja Gott sei Dank überhaupt gar keine Relevanz in Deutschland aufgrund des Ergebnisses. Die SPD steht gut da, das heißt, sie müsste dich doch beschimpfen und Wählerbeschimpfung betreiben, oder weiß ich was. Beschimpfen nicht, ich weiß es nicht. Sie hat mich natürlich gefragt, was ich gewählt habe. Ich habe gesagt, sah ich nicht. Ich habe mal versucht, drumherum zu reden und abzuwenden. Warum sagst du es denn nicht? Ich habe es dir dann auch gesagt, ja. Na klar, bloß ich wollte dem Streit aus dem Weg gehen. Und dann habe ich sie gesagt und natürlich war sie dann sauer und enttäuscht, weil sie dachte, ich denke so, aber ich denke so nicht und ich will es auch nicht. Sie hat gehofft, dass ich so bin. Also Daniel, wenn ich mich da hineinversetze, ich könnte nicht mit einem ganz überzeugten Kommunisten und ich könnte nicht mit einem überzeugten Rechten zusammen sein. Ich würde mich ständig mit demjenigen streiten und ich hätte so eine Wut im Hals, dass das die Beziehung und Liebe überhaupt nicht ermöglichen würde. Weil ich ständig argumentieren würde es würde mich einfach so sehr befremden. Und wenn dann noch so Sachen dazukommen, dass ich zugucken müsste, wie mein Partner auch noch einen harmlosen Menschen aggressiv anmacht oder vielleicht sogar schlagen würde wollen auf der Straße, einen Ausländer. Ja. Da wäre aber, hat sie noch nicht gemacht in meinem Beisein. Nee, aber sie wird es vielleicht machen, wie du sie geschildert hast. Ja, klar. Da wäre bei mir Schluss, da könnte ich nicht. Da, also entweder würde ich die zwingen, dass sie sich richtig mit mir auseinandersetzt, oder ich würde gehen. Wobei das Reden natürlich viel besser ist, wenn es gelänge, dir zu reden. Mhm. Jetzt müssen wir leider aufhören zu reden, hier bei uns, Daniel, weil die Sendung zu Ende ist. Aber ich kann gut verstehen, dass du zu dem Thema nicht gemeldet hast. Alles Gute. Okay, tschüss. Super. Ciao. In der Technik, Kerstin Klinger. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht und eine schöne Nacht. Bye, bye.